Zehntes Buch, zweites Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil 2. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil 2 von Christoph Martin Wieland. Zehntes Buch, zweites Kapitel. Charakter des Dion. Anmerkungen über denselben. Die Syrakuser waren des Jochs schon zu gewohnt, um einen Versuch zu machen, es nach dem Tode des alten Dionysius abzuschütteln. Es war nicht einmal so viel Tugend unter ihnen übrig, dass einige von denen, welche besser dachten als der große Haufen und die verächtliche Brut der Parasiten, den Mut gehabt hätten, sich bis zum Ohre des jungen Prinzen zu drängen, um ihm Wahrheiten zu sagen, von denen seine eigne Glückseligkeit eben sowohl abhing als die Wohlfahrt von Sizilien. Ganz Syrakus hatte nur einen Mann, dessen Herz groß genug hierzu war. Aber auch dieser würde sich vielleicht in die sichere, wiewohl unrühmliche Dunkelheit, in welche ehrliche Leute unter einer unglückweissagenden Regierung sich zu verbergen pflegen, eingehüllt haben, wenn ihn seine Geburt nicht berechtigt und sein Interesse genötigt hätte, sich um die Staatsverwaltung zu bekümmern. Dieser Mann war Dion, ein Bruder der Stiefmutter des jungen Dionysius und der Gemahl seiner Schwester, der Nächste nach ihm im Staat und der Einzige, der sich durch seine großen Fähigkeiten, sein Ansehen bei dem Volke und die unermesslichen Reichtümer, die er besaß, furchtbar und eines Anschlags verdächtig machen konnte, sich entweder an die Stelle des jungen Fürsten zu setzen oder die republikanische Verfassung wiederherzustellen. Wenn wir den Geschichtsschreibern, insonderheit dem tugendhaften und gutherzigen Plutarch, einen unumschränkten Glauben schuldig wären, so würden wir den Dion unter die wenigen Helden der Tugend zählen müssen, welche sich, um dem Plato einen Ausdruck abzuborgen, zu der Würde und Größe guter Dämonen oder beschützender Genien und Wohltäter des Menschengeschlechts emporgeschwungen haben. Männer, welche fähig sind, aus dem erhabenen Beweggrunde einer reinen Liebe der sittlichen Ordnung und des allgemeinen Besten zu handeln und über dem Bestreben, andere glücklich zu machen, sich selbst aufopfern, weil sie unter ihrer sterblichen Hülle ein edleres Selbst fühlen, welches seine angeborene Vollkommenheit desto herrlicher entfaltet, je mehr jenes tierische Selbst unterdrückt wird. Die, im Glück und Unglück gleich groß, durch dieses nicht verdunkelt werden und von jenem keinen Glanz entlehnen, sondern immer sich selbst genugsam, herren ihrer leidenschaften und über die bedürfnisse gemeiner seelen erhaben eine art sublunarischer götter sind. Ein solcher charakter fällt allerdings gut in die augen, ergötzt den moralischen sinn und erweckt den wunsch, daß er mehr als eine schöne chimäre sein möchte. Aber wir gestehen, daß wir aus erheblichen gründen mit zunehmender erfahrung immer mißtrauischer gegen die menschlichen, warum also nicht auch gegen die übermenschlichen tugenden werden? Es ist wahr, wir finden in dem Leben Dions Beweise großer Fähigkeiten, besonders einer gewissen Erhabenheit und Stärke des Gemüts, die man gemeiniglich mit gröbern, weniger reizbaren Fibern und derjenigen Art von Temperament verbunden sieht, welches ungesellig, ernsthaft, stolz und spröde zu machen pflegt. An jede Art von Temperament grenzen, wie man weiß, gewisse Tugenden. Fügt es sich, daß die Entwicklung der Anlage zu denselben durch günstige Umstände befördert wird, so ist nichts natürlicher, als daß sich daraus ein Charakter bildet, der durch gewisse hervorstechende Tugenden blendet, welche eben darum zu einer völligern Schönheit gelangen, weil kein innerlicher Widerstand sich ihrem Wachstum entgegengesetzt. Diese Art von Tugenden finden wir bei Dion in hohem Grade. Aber ihm ein Verdienst daraus zu machen, wäre ebenso viel, als einem Athleten die Elastizität seiner Sehnen oder einem gesunden, blühenden Mädchen ihre gute Farbe als Verdienste anzurechnen, die ihnen ein Recht an die allgemeine Hochachtung geben sollten. Ja, wenn Dion sich durch diejenigen Tugenden vorzüglich unterschieden hätte, zu denen er von Natur nicht aufgelegt war, und wenn er es so weit gebracht hätte, sie mit eben der Leichtigkeit und Grazie auszuüben, als ob sie ihm angeboren wären. Aber wie viel daran fehlte, daß er der Philosophie seines Lehrers und Freundes Platon so viel Ehre gemacht hätte, davon finden wir in den eigenen Briefen dieses Weisen und in dem Betragen Dions in den wichtigsten Auftritten seines Lebens die zuverlässigsten Beweise. Niemals konnte er es dahin bringen, oder vielleicht gefiel es ihm nicht, den Versuch zu machen, und beides läuft auf eines hinaus, diese Austerität, diese Unbiegsamkeit, diese wenige Gefälligkeit im Umgang, welche die Herzen von ihm zurückstieß, zu überwinden. Vergeblich ermahnte ihn Plato, den Grazien zu opfern. Dion bewies durch seine Ungelehrigkeit über diesen Punkt, daß die Philosophie ordentlicherweise uns nur die Fehler vermeiden macht, zu denen wir keine Anlage haben, und uns nur in solchen Tugenden befestiget, zu denen wir ohnehin geneigt sind. indessen war er nichts desto weniger derjenige auf welchen ganz sicilien die augen gerichtet hatte. Die weisheit seines betragens, seine abneigung vor allen arten der sinnlichen ergötzungen, seine mäßigung, nüchternheit und gute haushaltung erwarben ihm desto mehr hochachtung, je stärker sie von der zügellosen schwelgerei und verschwendung des tyrannen abstachen. Man sah, daß er allein im stande sei, dem Dionysius das Gegengewicht zu halten, und man erwartete das Beste von ihm, es sei nun, daß er sich der Regierung für sich selbst oder für die jungen Söhne seiner Schwester bemächtigen, oder daß er sich begnügen würde, der Mentor des Dionysius zu sein. Die natürliche Unempfindlichkeit Dions gegen die Reizungen der Wollust, welche den Syrakusern so viel Vertrauen zu ihm gab, blendete in der Folge auch die Griechen des festen Landes, zu denen er sich vor dem Tyrannen zu flüchten genötiget wurde. Selbst die Akademie zu Athen, diese damals so berühmte Schule der Weisheit, scheint stolz darauf gewesen zu sein, einen so nahen Verwandten des, wiewohl unrechtmäßigen Beherrschers von Sizilien unter ihre Pflegsöhne zählen zu können. Die königliche Pracht, welche er zu Athen in seiner Lebensart affektierte, war in ihren Augen, so gewiß ist es, daß auch weise Augen manchmal durch die Eitelkeit verfälscht werden, der Ausdruck der innern Majestät seiner Seele. Sie schlossen ungefähr nach eben der Logik, welche einen Verliebten von den Reizungen seiner Dame auf die Güte ihres Herzens schließen macht. Sie sahen nicht oder wollten nicht sehen, daß eben dieser von den republikanischen Sitten so weit entfernte Pomp ein sehr deutliches Zeichen war, daß es weniger einer Erhabenheit über die gewöhnlichen Schwachheiten der Großen und Reichen als einem Mangel an Begierden zuzuschreiben sei, wenn derjenige gegen die Vergnügungen der Sinne gleichgültig war, welcher Eitelkeit genug hatte, durch ein Gepränge mit Reichtümern, deren er sich als der Früchte seiner Verbindung mit der Familie des Tyrannen viel mehr zu schämen hatte, sich unter einem freien Volke unterscheiden zu wollen. Doch indem ich diese Gelegenheit ergreife, die übertriebenen Lobsprüche zu mäßigen, welche an die Günstlinge des Glückes verschwendet zu werden pflegen, sobald sie einigen Schimmer der Tugend von sich werfen, leugne ich keinesweges, daß Dion, so wie er war, einen Thron ebenso würdig erfüllt haben würde, als wenig er sich schickte, mit einem durch lange Gewohnheit der Fesseln entnervten Volke in dem Mittelstande zwischen Sklaverei und Freiheit, worein er dasselbe in der folge durch die vertreibung des dionys setzte so sanft und behutsam umzugehen als es hätte geschehen müssen wenn seine unternehmung für die syracusaner und ihn selbst glücklich hätte ausschlagen sollen. Plutarch vergleicht dieses Volk in dem Zeitpunkte, da es das Joch der Tyrannei abzuschütteln anfing, sehr glücklich mit Leuten, die von einer langwierigen Krankheit wieder aufstehen und ungeduldig sich der Vorschrift eines klugen Arztes in Absicht ihrer Diät zu unterwerfen, sich zu früh wie gesunde Leute betragen wollen. Aber darin können wir nicht mit ihm einstimmen, dass Dion dieser geschickte Arzt für sie gewesen sei. Sehr wahrscheinlich hat die platonische Philosophie selbst, von deren idealischer Sitten- und Staatslehre er ein großer Bewunderer war, dazu beigetragen, dass er weniger als ein anderer zum Arzt eines äußerst verdorbenen Volks geeigenschaftet war. Vielfältige Erfahrungen zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen Völkern haben es erwiesen, dass die Dion, die Cato, die Brutus, die Algernon Sidney allemal unglücklich sein werden, wenn sie einen von alten, bösartigen Schäden entkräfteten und zerfressenen Staatskörper in den Stand der Gesundheit wiederherzustellen versuchen. Zu einer solchen Operation gehören viele Gehülfen, und Männer von einer so außerordentlichen Art sind unter einer Million Menschen allein. Es ist genug, wenn das Ziel, wie Solon von seinen Gesetzen sagte, das Beste ist, das in den vorliegenden Umständen zu erreichen sein mag. Und sie wollen immer das Beste, das sich denken lässt. Alle Mittel, welche zugleich am gewissesten und ehesten zu diesem Ziele führen, sind die besten. Und sie wollen keine andern gebrauchen, als welche nach den strengsten Regeln einer oft allzu spitzfindigen Gerechtigkeit und Güte rechtmäßig und gut sind. Löblich, vortrefflich, göttlich rufen die schwärmerischen Bewunderer der heroischen Tugend. Wir wollten gern mitrufen, wenn man uns nur erst zeigen wollte, was jene überspannte Tugend dem menschlichen Geschlecht jemals geholfen habe. Dion zum Exempel von den erhabenen Ideen seines Lehrmeisters eingenommen, wollte dem befreiten Syrakus eine Regierungsform geben, welche so nah als möglich an die platonische Republik grenzte, und verfehlte darüber zu seinem eigenen Untergang die Mittel, ihr diejenige zu geben, deren sie fähig war. Brutus half, den größten der Sterblichen, den fähigsten, eine ganze Welt zu regieren, der jemals geboren worden ist, ermorden, bloß weil ihm, in Rücksicht auf die Mittel, wodurch er zur höchsten Gewalt gelanget war, die definition eines tyrannen zukam. brutus wollte die republik wieder herstellen. noch einen dolch für den marcus antonius, wie es der nicht so erhaben, aber richtiger denkende cassius verlangte, so wären ströme von blut, so wäre das edelste blut von rom, das leben der besten bürger gesparet worden und der glückliche ausgang der ganzen unternehmung versichert gewesen. Hätte sich derjenige, der dem vermeinten allgemeinen Besten seines Vaterlandes ein so großes Opfer gebracht hatte, als Cäsar war, ein Bedenken machen sollen, seinem majestätischen Schatten einen Antonius nachzuschicken. Dies hätte er tun müssen, um eine Tat, welche, weil sie unglücklich war, bei seinen Zeitgenossen ein verabscheuungswürdiger Meuchelmord hieß und der unparteiischen Nachwelt im gelindesten Lichte betrachtet, wahnsinniger Enthusiasmus scheinen muß, zu einer so glorreichen Unternehmung zu machen, als jemals die große Seele eines Römers geschwellt hatte. Aber Brutus hatte Bedenklichkeiten, welche ihm eine unzeitige Güte eingab. Sein Ansehen entschied. Antonius bedankte sich für sein Leben und begrub den platonischen Brutus unter den Trümmern der auf ewig umgestürzten Republik. Wir haben uns vielleicht zu lange bei dieser Betrachtung aufgehalten, aber die Beobachtung, die uns dazu verleitet hat, so alt sie ist, scheint uns wichtig und an praktischen Folgerungen fruchtbar, deren Nutzbarkeit sich über alle Stände ausbreiten und besonders bei denjenigen, welche mit der Regierung und moralischen Disziplinierung der Menschen beschäftiget sind, sich vorzüglich äußern würde, wenn sie besser eingesehen und mit eben so viel Redlichkeit als Klugheit angewendet würden. Vielleicht würden die Augen derjenigen, die weder durch einen Nebel noch durch gefärbte Gläser sehen, mit dem weinerlich lächerlichen Schauspiel von so vielen ehrlichen Leuten verschont bleiben, die aus allen Kräften und mit der feierlichsten Ernsthaftigkeit leeres Stroh dreschen und, wenn sie ihr Leben lang gedroschen haben, sich sehr verwundern, dass nichts als Stroh auf der Tenne liegt. Der patriotische Phlegon würde sich mit dem allzu hitzigen Eifer, seine in allen Teilen verdorbene Republik durch ebenso hitzige Mittel wieder gesund zu machen, nicht so viel Verdruss zuziehen und durch diesen Verdruss und die Vergeblichkeit seiner undankbaren Bemühungen nicht veranlasst werden, sich zu Tode zu trinken. Der redliche Makrin würde sich nicht auf Unkosten seiner Freiheit und vielleicht seines Lebens in den Kopf setzen, aus einem Caligula einen Marc Aurel zu machen. Der wohlmeinende Diophant würde einsehen, wie wenig hoffnung er sich zu machen habe, Leute, die noch sehr weit entfernt sind, erträgliche Menschen zu sein, in eine engelähnliche Vollkommenheit hinein zu deklamieren. Doch genug von einer Materie, welche, um gehörig ausgeführt zu werden, eine eigene Abhandlung erforderte. Ende von 10. Buch, 2. Kapitel.